Ich werde einen Film drehen, einen Mega-Hit. Wo ist mein Hasta la Vista, Baby? Was meinen Sie denn damit? Mein Hasta la Vista meine ich. Wenn Arnold Schwarzenknacker solche Sprüche ablassen darf, dann sorgen Sie dafür, dass Kid Ramsey ein paar Zeilen geschrieben kriegt, die genauso gut abgehen. Platz 5. The Expendables, Teil 3 von Patrick Hughes. Mit, ja, auch Arnold Schwarzenknacker. Sowie Ex-Rambo Sylvester Stallone und diversen anderen Action- oder Ex-Action-Typen. Franz Evershaw, der Hollywood-Korrespondent der Filmzeitschrift Filmdienst, schreibt: Das Publikum hat sich daran gewöhnt, dass Statisten auf der Leinwand zu Hunderten sterben und dass außer den unantastbaren Helden niemand vor dem Tod gefeit ist. Inmitten all der Explosionen und Weltuntergänge spielt es keine Rolle mehr, wer mit dem Leben davonkommt. Zumal auch deshalb nicht, weil die Auferstehung eines toten Helden im nächsten Fortsetzungsfilm längst keine Seltenheit mehr ist. Das Sterben ist im heutigen Hollywood-Kino zum Plot-Mechanismus verkommen, zum kalkulierten Faktor, um dem Drama eine andere Richtung zu geben. Platz 4. Lucy von Luc Besson. Noch vor wenigen Jahrzehnten, ja, immer noch Zitat aus Franz Evershaws Artikel Friedhof Hollywood, noch vor wenigen Jahrzehnten war Ergriffenheit angesichts des Todes in Hollywood zugelassen, blieb sogar gelegentlich Raum für spirituelle Reflexion. Man denke an den Tod von Obi-Wan Kenobi in Star Wars oder von Ron Betty in Blade Runner, um nur das Science-Fiction-Genre zu nehmen, das für etliche Leinwandtode verantwortlich ist. Der Unterschied besteht darin, dass einst Menschen starben, während heutzutage nur noch Schachfiguren durch einen Gewaltakt von der Bühne gefegt werden. Die Belanglosigkeit des Todes im heutigen Hollywood-Film geht ursächlich auf die Hinwendung zu Vernichtungsstories aller Art zurück. Wo das Interesse an Menschen erlahmt, hat auch der Tod keine Bedeutung mehr. Franz Evershaw im Filmdienst. Platz 3. Monsieur Claude und seine Töchter von Philippe de Chauveron. Ja, Monsieur Claude kabbelt sich immer noch weiter mit seinen Töchtern und den anhängigen, nicht ethnisch korrekten Schwiegersöhnen. 2 Millionen Zuschauer in Deutschland, weichgespülte Feel-Good-Komödie, ein Mega-Hit. Platz 2. Doktorspiele von Marco Petri. Neulich in der Umkleidekabine PP, Penis Night pur. Oh, Junge, Anaconda, wie das überhaupt noch laufen kann mit der Fleischpeitsche. Andi hat Angst, einen zu kleinen zu haben, also keine Anaconda. Das reicht 10 Jahre zurück, als Andi ein traumatisches Doktorspiel spielte. Jetzt ist der 17-Jährige verknallt in Katja und am Ende hat sein Trauma und Katja, ach ja, Christiane Paul spielt Andis Mutter. Lilly hat mir erzählt, dass sie viel Sport macht und so. Andi, du könntest ihr doch mal dein Dings zeigen, na, dein... Mein was? Na, sag schon, dein Dings, dein... Penis. Yo, witzig. Klar erinnert Doktorspiele in der Besessenheit für Körperflüsse und Schlüpfrigkeiten an American Pie. Nur generell, warum ist Doktorspiele wichtig? Regisseur Marco Petri. A, hat es erstmal wahnsinnig lang keinen Film wie Doktorspiele mehr gegeben. Na denn, B, C und D lassen wir denn mal weg. Platz 1. Guardians of the Galaxy von James Gunn. Wer bist du? Star-Lord. Wer? Star-Lord, Mann. Vergiss es. Nein, nein, nicht vergessen. Nur weil einer mehr von sich hält, als die anderen es vielleicht geneigt sind zu tun, wie im Fall von Peter. Peter Jason Quill wird auch Star-Lord genannt. Von wem denn? Von sich selbst. Das verhindert aber nicht, dass Star-Lord Peter mit seiner disparaten, durchgeknallten Kumpelschar dieses geheimnisvolle Artefakt durch die Weiten eben der Galaxie sucht. Die Guardians of the Galaxy stammen aus einer Unterreihe des Marvel-Comic-Universums. Aber Regisseur James Gunn hat ihnen nun ein unvergessliches Denkmal gesetzt. Saukomisch, trashig, nicht sauber, nicht fein, nicht rein. Saucool, wunderbar.